1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute sind wir wirklich pünktlich da. Das ist sehr schön. Ich freue mich. Willkommen bei Domian und freue mich, dass ihr da seid. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist die Monika. Monika ist 66. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Monika. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil mir was ganz Schreckliches passiert ist. Und zwar wurde ich telefonisch räuberisch erpresst. Erzähl mal. Sogenannte Staatsanwälte haben mich angerufen. Sogenannte Staatsanwälte? Ja, ich sag mittlerweile, damals glaubte ich ja noch, dass es wirklich Staatsanwälte sind. Ja. Ich hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen und ich hätte da keine Beiträge gezahlt. Und es lägen ihnen Akten vor, dass mein Konto und alles von mir gepfändet würde. Und sie wollten mir helfen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Hattest du denn an einem Gewinnspiel teilgenommen? Einmal, ja. Das habe ich mal gemacht. Ich stand kurz vor meiner Rente und da hatte ich von den vielen Anrufen, die ich ja nie wahrgenommen habe, einmal bin ich drauf reingefallen und habe gesagt, ja, okay, vielleicht kann ich meine Rente aufbessern. Mhm. Und habe dann aber auch mein Konto beobachtet, es wurde nie etwas abgebucht und habe gedacht, das ist ja alles nur ein Witz. Also das war ein Gewinnspiel, das du am Telefon gemacht hast? Ja, diese Telefonanrufe, ja. Ah ja. So, jetzt nochmal. Die angebliche Staatsanwaltschaft hat gesagt, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, dass was nicht richtig läuft? Ich hätte vorsätzlich eine falsche Kontonummer angegeben. Bei diesem Gewinnspiel? Bei diesem Gewinnspiel. Mhm. Und sie wollten jetzt die ganzen Beiträge von mir einfordern. Und sie hätten diese Akte vorliegen und wollten mir helfen, diese die Kontofändung und Wohnungsfändung und was alles wollten sie verhindern. Ich sollte dann an diese Firma diese Beträge bezahlen, musste dazu Bargeld abholen, haben sie mir vorgeschrieben, zu welcher Bank ich gehen sollte. Wie viel solltest du denn bezahlen? Ja, es ging immer erstmal da 5.000 und da 5.000. Und dann habe ich gehofft, das wäre jetzt Ende. Nein, jetzt die Akte ist jetzt geschlossen. Jetzt liegt uns noch eine weitere Akte vor. Haben die mehrfach angerufen? Ja, die haben mich ständig. Leider sind im Telefonbuch eine meiner Festnetznummern ist da verzeichnet und auch meine Handynummer. Und haben mich dann verfolgt, schickten mich zu der Bank. Dann musste ich zu so komischen Banken gehen. Das war Western Union, noch nie was von gehört, mhm. Wo ich Bargeld auf einen arabischen Namen immer einzahlen musste. Also das heißt jetzt, ich habe das immer noch nicht richtig kapiert, das vertiefen wir aber gleich nochmal. Das heißt, da waren irgendwelche Menschen am Telefon, ja. Die sie als Staatsanwaltschaft ausgegeben Köln haben. Nannten sie sich. So, und die haben letztendlich gesagt, hier stimmt was nicht mit ihrem Konto, Glücksspiel und so weiter. Ja, uns liegt eine Akte vor, eine Anzeige. Genau. Und ja. Sie, Monika so und so, ja. Müssen jetzt Geld zahlen, sonst wird's noch schlimmer. Um diese Sache zu bereinigen. Die Sache zu bereinigen. Wie viel Geld insgesamt hast du da bezahlt? Es waren dann nach einer Woche fast 30.000 Euro, ja. Dann hast du aufgrund dieser dubiosen Anrufe von deinem Konto 30.000 Euro genommen und in diese seltsamen Einzahlungen da gebracht. Und es war mir am zweiten Tag, als sie wieder anriefen, war mir das schon alles sehr suspekt. Und habe gesagt, es kann doch alles nicht wahr sein, ich möchte alles schriftlich haben. Mhm. Ja, das kriegen Sie, wenn die Akte geschlossen wird. Aber du hast dann weitergemacht. Hattest du denn so viel Geld? Ja, ich hatte gerade meine Lebensversicherung bekommen. Ach du lieber Gott. Und dann hast du 30.000 Euro einfach irgendwohin überwiesen? Ja, ich musste aber einen ganz bestimmten Namen und die sitzen alle in Bahrain. Ich habe bei dir angerufen, Domian, weil ich eigentlich ich kann mich über mich ärgern ohne Ende. Aber hallo, ja? wie kann man denn das machen? Und ich war so unter Stress. Erstmal lag ich mit Fieber im Bett. Hm. Da kam der erste Anruf. Ich arbeite noch halbtags hm. und war zu Hause und dann kamen diese Anrufe. Hm. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich habe mir eine Wohnung gekauft und ich habe dafür so viel gearbeitet. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet und wollte jetzt mein Zuhause nicht verlieren. Verstehe schon, aber was haben die dir denn angedroht, wenn du das nicht zahlst? Was würde denn dann passieren? Ja, dann würde alles gepfändet, was ich hatte. Und warum hat sich dieses Geld aufgestaut, diese Summe auf diesem angeblichen Konto? Weil sie mich ständig telefonisch verfolgten, Handy und Festnetz. Wie haben die dir das erklärt, warum du diese Summe zahlen musst? Ja, ich musste auch noch Strafgeld zahlen, weil ich ja angeblich gegen das Datenschutzgesetz verstoßen hätte. Weil ich auch noch meine Telefonnummer und mein Konto und alles an der Firma gegeben hätte. Aber ich mache noch mal einen Versuch. Und wenn ich es dann nicht verstehe, ist auch egal. Jedenfalls ist da irgendwas sehr extrem schief gelaufen. Ja. Wie haben die es konkret begründet, dass du dieses Geld zahlen musst? Ja, damit mein Konto und meine Wohnung und alles nicht gepfändet würde. Warum sollte das denn gepfändet werden? Ja. Ich glaube, du verstehst es selbst nicht richtig. Nee, ich habe es selbst auch nicht verstanden. Ja, das merke ich gerade. Ja. Die haben geblufft. Du hast das Wort Pfänden gehört. Ja. Und dann war ich total unter Druck. Ja, verstehe. Ja. Und ich wollte eigentlich nur die Bevölkerung, jetzt durch meinen Anruf bei dir, aufmerksam machen. Liebe Leute, lasst euch bitte nicht so blenden. Wie lange ist die Sache her? Die war ab 22. Oktober ging das los. Also gerade eben erst passiert? Ja. Du hast mit der Polizei mittlerweile Kontakt gehabt. Ja, hatte ich das abgenommen. Haben die gesagt? Wie können Sie so verrückt sein? Ja. Ich meine, ich habe mich ja selber geschämt, dass ich so darauf reingefallen bin. Ne? Was haben die gesagt? Was kann man da was machen? Kennen die? Ist das eine übliche Verbrecherbande? Man kommt die Leute nicht ran. Man kommt nicht an die Leute. Dann können die Leute nicht ran. Und dann habe ich selber recherchiert und habe gemerkt, diese vier Staatsanwälte, die mich da traktierten, das sind vier Namen von Rechtsanwälten aus Stuttgart. Einfach so. Ja, einfach nur so genannt. Jetzt war das für dich dein Spargroschen fürs Alter, ja, genau. Kann man so sagen. Dass ich meinen Tod auch noch bezahlen kann. Ist alles weg? Ja, nicht alles. Ich bin ja dann, Gott sei Dank, bei einer Western Union Bank hat die Mitarbeiterin gesagt, da stimmt doch was nicht. Und hat das Geld einfach nicht weitergeleitet. Ah, das ist aber eine tolle Mitarbeiterin gewesen. Ja. Das heißt, wenn die nicht Stopp gesagt hätte... Ja. Dann wäre alles weg. Ja. Wie viel hast du jetzt noch? Jetzt soll ich das öffentlich sagen? Nee, musst du nicht, wenn du es nicht magst. Aber es ist noch ein bisschen was da. Ein klein bisschen noch. Aber bei weitem nicht mehr die Summe, die du weggegeben hast. Aber weißt du, was mich so wundert daran? Wenn mich jemand anrufen würde und da ist eine Staatsanwaltschaft, wäre ich schon im ersten Moment ganz irritiert und würde denken, die rufen mich doch nicht an und sagen mir per Telefon, ich soll da irgendwie Geld überweisen. Aber ich hatte ja noch nie mit solchen Dingen zu tun und habe gedacht, könnte ja sein. Aber dass du nicht auf die Idee gekommen bist, vielleicht mal jemanden anderen zu fragen. Ja. Oder vielleicht sogar damit zur Polizei zu gehen, nach dem Motto, kann das sein, dass mich eine Staatsanwaltschaft anruft? Ja, ich hätte viel eher reagieren müssen. Ja. Du hättest zu jeder normalen Polizeidienststelle gehen können und fragen, kann das sein, dass die mich anrufen? Hätten die sofort gesagt, um Gottes Willen, nein. Mhm. Boah, Monika. Aber das sollte dann wirklich, ich habe jetzt auch noch vor, zu einer Verbraucherschutzorganisation zu gehen oder zum Sat.1, da gibt es noch so irgendwas, hat mir geraten, da sollte ich mal, dass das wirklich publik gemacht wird, mit welchen Tricks die Leute arbeiten. Ich wundere mich, dass sowas immer noch passiert. Es gibt ja seit ewigen Zeiten Aktenzeichen XY ungelöst. Ja. Früher gab es eine Sendung Bauern, Fänger, Schlepper, Fänger oder irgendwas. Ja, es ist so perfide, wie die vorgehen. Beschimpfen mich noch, damit, dass ich auf solche Telefonanrufe reinfalle und meine Daten freigebe und sowas. Ja. Und wir wollen ihnen helfen. Und das waren die, bei denen du das erste Glücksspiel da mal gemacht hast, wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Die haben ja gesagt, es ging um ein Glücksspiel. Das heißt, die mussten das ja wissen, dass du so etwas gemacht hast. Ja, das ist aber doch, diese Daten werden doch überall weitergegeben. Mhm. Ja. Kein Glücksspiel übers Telefon, um Himmels Willen. Ja, und ich habe da einmal teilgenommen und habe gedacht, das ist jetzt ein Witz, weil ich nie eine Abbuchung hatte. Man konnte natürlich beobachtet. Also, große Warnung. Ja. Kann man immer und immer wieder sagen, bloß gar nichts am Telefon machen. Und das, dann noch, was ganz Schlimmes ist, dann gab es auch nochmal einen Telefonanruf. Wir haben gehört, wir haben die Akten vorliegen, dass sie an einem Glücksspiel teilnehmen. Wir wollen Ihnen helfen, dass diese ganzen Anrufe nicht mehr erfolgen. Mhm. Und dann haben die mir auch noch gesagt, wenn Sie am Telefon Ja sagen, haben Sie einen Vertrag abgeschlossen. Mhm. Und die wollten mir helfen, dass ich rauskomme. Mhm. Musste auch ständig Ja sagen. Das war schon wieder was. Das war danach dann? Ja. Ich hoffe, dass du da nicht drauf eingegangen bist dann. Nein, nein, bin ich auch nicht. Jetzt bist du ja ein gebranntes Kind. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Also, das war eine klare Warnung deinerseits. Ja. Gut, dass du angerufen hast. Für dich tut es mir sehr leid, dass es dir passiert ist. Aber ein klein bisschen ist ja noch übrig und deine Wohnung hast du ja auch noch. Ja, ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Nein, ja. Monika. Ich wollte nur alle warnen, dass das bloß keiner mehr drauf reinfällt und am Telefon bloß nie mehr Ja sagen. Nie. Auch wenn es ein Heiratsantrag ist, dann auch nicht Ja sagen. Telefon. Völlig klar. Ja. Monika, vielen Dank für deinen Anruf und für die Informationen und dir wünsche ich alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Steffi. Steffi ist 32. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Domian. Hallo. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich seit 3 Tagen in einem Bordell arbeite. Ach, guck an. Und das von heute auf morgen eigentlich. Wie kam's denn dazu? Wie kam das dazu? Also der Gedanke, irgendwie mit Prostitution Geld zu verdienen, habe ich schon sehr lange gehabt. Eigentlich bestimmt schon 2-3 Jahre. Mhm. Und ja, dann Beziehungen dazwischen gehabt, Berufe dazwischen ausgeübt und nie so richtig den Mut gehabt, das zu tun. Und habe dann mich mit einem Freund darüber unterhalten, der das auch schon seit 3 Jahren macht. Ein Freund? Ein Freund, genau. Mhm, mh. Der ist schwul und arbeitet selber in einem Bordell. Mhm. Und ja, mit dem habe ich mich unterhalten und haben uns schlau gemacht im Internet, wo man hingehen könnte, haben verschiedene Bordelle besucht und uns angeguckt und ja, am Montagabend bin ich fündig geworden und seit Dienstag arbeite ich. Und? Ja, es gefällt mir sehr gut. Es gefällt dir sehr gut. Ja, man glaubt das kaum. Man hat immer so ein komplett anderes Bild von dem, was im Bordell, Puff, Privatclub, wie auch immer abläuft, aber es ist noch nicht mal so ein Viertel so schlimm, wie man es wahrscheinlich denkt. Also du bist jetzt in diesem Bordell quasi angestellt. Ja. Ist das so? Genau. Und du kriegst dann deine Prozente von dem, was der Gast zahlt. Genau, ich krieg die Hälfte von dem, was der Gast zahlt. Ach, die Hälfte kriegst du. Mhm. Genau, ich kriege immer die Hälfte. Mhm. Und es gibt zusätzliche Leistungen, die die Mädchen anbieten oder machen können. Und der Lohn dafür geht in die Tasche von dem Mädchen. Da verdient das auch dann nichts. Also es gibt so eine Extraleistung. Was wäre eine Extraleistung? Ja, zum Beispiel Französisch mit Aufnahme. Französisch mit Aufnahme? Also schlucken. Oh. Sowas. Das sollte man natürlich nicht machen. Das sollte man nicht tun, das steht aber natürlich jedem Mädchen frei. Ja, das ist schön doof, das Mädchen, wenn es das macht. Und ich hoffe, dass du es nicht machst. Ich tue das definitiv nicht. Ja. Wie viel Gäste hattest du denn jetzt schon in den 3 Tagen? 4 Tagen, 3 Tagen? Ach. Also ich hatte am Dienstag, als ich angefangen habe, 6 Gäste gehabt. Oh, gleich 6 Gäste. Ja, gestern waren es 5 Gäste und heute waren es 3. Wie ist denn das, wenn man noch nie sowas vorher gemacht hat, wenn man nur normale Sexualität erlebt hat und dann schaltet man plötzlich in diesen Modus, ich mache es jetzt als Beruf und dann auch quasi so im Schlag auf Schlag hintereinander. Wie ist das? Ja, das ist gar nicht so Schlag auf Schlag hintereinander. Also ich bin, wenn man 6, 7, 8 Stunden zum Beispiel dort ist, dann sind 6 Kunden relativ wenig. Ja, egal. Aber trotzdem, wie ist das, wenn man dann für Geld mit jemandem Sex hat? Also bei dem ersten Kunden war ich sehr nervös. Mhm. War sehr ungewohnt. Aber Augen zu und dann geht es. Hast du es dem ersten Kunden gesagt, dass er der Erste ist? Nein. Der hat allerdings auch nicht gefragt. Der dritte oder vierte Kunde hatte dann gefragt, weil ich natürlich neu war und weil ich Stammkunde war, der fragte dann, seit wann ich denn da bin und dem habe ich gesagt, dass es erster Tag war. Nun ist es ja so, wenn man als Prostituierte arbeitet, hat man es nicht nur immer mit Herrn Adonis zu tun. Da muss man dann nehmen, was kommt. Aber auch. Bitte? Auch. Ja. Also es waren auch ältere Herren dabei, die dann auch ein bisschen beleibter waren. Das war so ein bisschen ungewohnt für mich. Aber das geht alles. Hat dir alles nichts ausgemacht? Nee. Gar nicht? Es war auch keiner dabei, wo dich ein bisschen geekelt hast? Nein, das nicht. Überhaupt nicht bis jetzt, nein. Musst du eigentlich die Kerle dann irgendwie animieren, du wasch dir mal deinen Pimmel erst, bevor du zu mir kommst? Oder sind also wenn die jetzt stinken würden wie die Nacht, dann würde ich sie natürlich vorher unter die Dusche schicken. Ja, das die Möglichkeit haben. Ja, natürlich. Also jedes Zimmer, was wir haben, haben eigene Badezimmer mit Badewanne oder mit Dusche. Mhm. Aber die Herrschaften, dadurch, dass es halt ein sehr angenehmes und sehr gut laufendes Haus ist, wissen die Gäste auch, dass sie einfach zu duschen haben, wenn sie gerade von der Arbeit kommen. Was kriegst du denn dann für einen so eine normale Nummer? Also für eine halbe Stunde sind es 60 Euro. Mhm. Für eine Dreiviertelstunde sind es 80 Euro und für eine volle Stunde 110 Euro. Ja. Und dann wird halt angeboten klassisches Programm, das heißt Schmusen, Küssen, Verkehr, Französisch, mit oder ohne Gummi bleibt dem Mädchen überlassen. Ja. Was kostet denn so ein bisschen Schmusen, was kostet das? Ja, das kostet eine halbe Stunde 60 Euro. Achso, da muss man gleich eine halbe Stunde drauflegen. Also eine halbe Stunde ist das Minimum, was der Kunde buchen muss, auf jeden Fall, ja. Ja, also wenn dann die Sonderwünsche kommen, dann wird's teurer, ne? Wenn die Sonderwünsche kommen, dann muss der Kunde das dem Mädchen vorher mitteilen. Mhm. Und dann kriegt das Mädchen das Geld auch zu vollem Anteil in die eigene Tasche. Wollen Männer, ich meine, du hast jetzt noch nicht viel Erfahrung, aber wollen Männer schmusen? Nee. Ja. Ehrlich? Ich dachte, die Jungs wollen ran an den Speck und das war's dann. Ja, das sind meistens die etwas älteren Herrschaften. Ach, und die Jungen wollen schmusen? Also ich hatte zum Beispiel vorgestern einen ganz netten Gast, der war eine Stunde bei mir. Und der sagte dann irgendwann auch, du, wenn du nicht mit mir schlafen möchtest, ist das auch okay. Dann bleiben wir einfach so liegen und dann kuscheln wir ein bisschen. Aber das ist eine Ausnahme, glaube ich. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Männer, die einfach nur die Nähe auch haben wollen. Ja. Nicht um den Sex an sich. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Ich bin Krankenschwester, immer noch. Ja, du bist immer noch Krankenschwester. Ja. Wie schaffst du denn beides unter einen Hut zu kriegen? Ich arbeite Teilzeit in meinem Beruf als Krankenschwester. Ja. Habe natürlich dadurch viele Tage frei. Ihr Krankenschwestern seid ja ganz jeck. Gestern hatte ich eine Krankenschwester hier, die ist Vampir. Das war die gestern, die... Doch, die Blutdrin, genau. Genau, die war Krankenschwester, genau. Ja. Ja, hattest du denn jetzt, hast du da auch Sexspaß bei gehabt? Ja, ich hatte also schon einen Kunden, da hat der Sex mir wirklich Spaß gemacht. Mit Orgasmus? Ja. Wie ist es denn das bei den anderen Mädels, die das schon professioneller und über viele Jahre machen, haben die auch noch einen Orgasmus ab und zu? Ja, haben die. Mir hat mal einmal eine Hure gesagt, das ist tabu. Orgasmus nicht während der Arbeit. Mhm. Ich habe jetzt nicht verstanden. Ich glaube, mir hat mal eine Hure im Gespräch gesagt, Orgasmus während der Arbeit ist tabu. Ja gut, aber wenn ich Spaß an dem habe, was ich da gerade tue, dann halte ich mich ja nicht zurück. Ja. Hast du einen Freund? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Wer weiß das jetzt, dass du das tust zusätzlich? Das weiß einmal mein sehr guter Freund, bei dem ich da dran gekommen bin, mit dem ich da gesprochen habe, und meine Mutter. Ach, die Mutter weiß es. Meine Mutter weiß. Was sagt denn die Mutter dazu? Die sagt, Kind, du bist alt genug und solange es dir nicht schlecht geht dabei, ist alles in Ordnung. Ich meine, die Einstellung ist natürlich richtig, wenn sie sagt, wenn es dir nicht schlecht dabei geht. Wenn es dir anfängt, nur ansatzweise schlecht dabei zu gehen, musst du natürlich sofort raus. Also sie hat zum Beispiel auch vor dem Dienstag, wo ich angefangen habe, hat sie auch schlecht geschlafen in der Nacht und hat sich Sorgen gemacht. Was passiert da jetzt? Eben weil sie überhaupt nicht weiß, genau wie ich das vorher nicht wusste, wie geht es eigentlich da drin ab? Was passiert da eigentlich und wie ist die Atmosphäre? Und es gibt bestimmt auch ganz viele schmuddelige Clubs, Nachtbars, wo es wirklich unangenehm sein könnte. Wie würdest du die Atmosphäre da in deinem Club beschreiben? Total positiv. Total positiv. Also die Atmosphäre für den Kunden und auch für uns Mädchen, die Räumlichkeiten sind sehr angenehm, sehr gemütlich, sehr stilvoll, alles eingerichtet. Und die Mädchen, wenn wir keine Gäste haben, sitzen alle in unserem großen Aufenthaltsraum. Da haben wir einen Fernseher, da haben wir einen Laptop, da haben wir also euch geht's rund. Radio, Essen, du Trinken, kommst da richtig ins Schwärmen. Also rundherum geht's da gut. Ja, es könntest, ist wirklich gut. Ich meine, es sind jetzt erst ein paar Tage. Könntest du dir vorstellen, ganz aus deinem Beruf als Krankenschwester rauszugehen und nur noch das zu machen? Nein. Das ist natürlich auf der einen Seite verlockend wegen dem Geld, aber ich bin ja jetzt auch nicht hier die nächsten 10 Jahre noch 32. Wahrscheinlich nicht. Ja, Und nee, dafür hat man ja damals auch den Beruf gelernt. Natürlich. Dass man immer Sicherheit hat. Das ist ein guter Beruf. Eben. Ja. Eben. Kompliziert wird es, wenn du dich jetzt verliebst. Also wir haben bei uns drei Mädchen, die einen Freund haben und die das auch wissen. Ja, aber das ist immer schwierig, einen Mann zu finden, der das mitmacht. Denke ich auch. Also ich weiß auch nicht, was ich dann mache, wenn das nochmal vorkommt. Momentan bin ich von Beziehung erstmal geheilt. Achso, das heißt jetzt ein bisschen Freiraum und je nachdem kann man sich dann später entscheiden, wenn es wieder zu einer Beziehung kommt. Ganz genau, ja. Ganz genau. Weil ich möchte dann auch nicht lügen und sagen, ich lebe da. Nein, darfst du nie machen. Ich kann dann irgendwo ins Bordell gehen, weil dafür wurde ich einfach die letzten zwei Jahre viel zu viel angelogen. Ja, genau. Da musst du mit offenen Karten spielen. Richtig. Ja. Steffi, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Pass auf dich auf, wenn es anfängt, dir schlecht zu tun, dann musst du sofort da raus. Das weiß ich. Das weißt du, das merke ich. Ich wollte halt nur so ein bisschen mit diesem Vorurteil Puff, Privatclub, Bar aufräumen, dass es also nicht überall schmuddelig und schrecklich ja, und grausam ja, das ist so. Ja, das glaube ich auch. Steffi, danke für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir, bis dann. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer, Mail domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Hier ist Anna. Anna ist 21. Hallo, Anna. Hallo. Hallo, Anna. Weswegen hast du angerufen, Anna? Ja, es geht darum, dass meine Mutter meinen Vater betrügt und ich das weiß. Woher weißt du das? Ja, also sie hat, bevor sie überhaupt auf die Idee, also bevor sie überhaupt den Mann, mit dem sie meinen Vater jetzt betrügt, gefunden hat, hat sie mich im Vorfeld gefragt, ob ich ihr bei ihrer Suche helfen könnte. Ach. Wie lange liegt das zurück? Oh. Schon bestimmt, keine Ahnung, ein Jahr oder so. Ja. Fast, also vielleicht sind es auch nur 8 Monate. Es kommt mir auf jeden Fall schon eine Ewigkeit vor. Wie? Dann bezieht sie die Tochter mit ein, hilf mir, oder hast du Bock, mir zu helfen, einen Typ zu suchen, um damit ich dann mit diesem Typ deinen Vater betrügen kann. So hat sie es gemacht. Ja, ganz genau. Hast du geholfen? Nein, also ich stand wirklich zwischen den Stühlen und wusste wirklich nicht, was ich machen soll und habe dann hin und her überlegt und habe dann zu ihr gesagt, pass auf, ich will davon nichts mehr hören und wenn du mir halt nochmal was davon sagst, dann sage ich es halt meinem Vater. Mhm. Und ja, im Prinzip ist es dann aber darauf hinausgelaufen, dass sie dann irgendwann mir ein Foto gezeigt hat und mir gesagt hat, hier, das ist mein Neuer. Und mit dem ist sie regelmäßig oder fest parallel zusammen zu deinem Vater? Ja, also sie trifft sich regelmäßig mit ihm und er ist auch selbst verheiratet. Hast du den schon mal persönlich getroffen? Nein, ich habe nur ein Bild gesehen. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, das ist es ja eben. Also das Verhältnis zu meinem Vater ist sehr eng. Und ich habe auch noch eine Schwester. Und bei ihr ist es halt eher so, dass sie eher so mutterbezogen ist. Und sie weiß auch davon. Mhm. Und ich habe auch schon mit ihr darüber gesprochen. Und weil ich halt meinem Vater nicht mehr so vor das Gesicht bilden will. Und wenn ich halt anrufe und er sagt, ja, meine Mutter ist nicht zu Hause, dann weiß ich direkt, okay, kann mir schon denken, wo sie ist. Mhm. Kann es ihm aber natürlich dann nicht sagen, weil ich halt Angst habe, meine Mutter zu verlieren. Also das Verhältnis zu dem Vater ist gut. Ja. Das Verhältnis zu deiner Mutter ist eigentlich auch gut oder eher nicht so gut? Naja, also es hat schon immer irgendwie ein bisschen... Schon immer ein bisschen angeknackst. Mhm. Ja. Das heißt, die Ehe deiner Eltern ist nicht gut. Oder beschreib sie mal, wie ist die Ehe? Naja, also es ist nicht mehr der Hit. Also ich glaube, mein Vater macht schon den glücklichsten Eindruck. Was macht er? Einen glücklichen Eindruck. Einen glücklichen Eindruck, aber das muss er doch auch irgendwie wittern, dass da was nicht stimmt. Auch wenn ja, er es nicht weiß. Ich. Ja, also ich glaube, der ist einfach ein bisschen blind in der Sache. Wie lange kriselt es denn überhaupt schon so zwischen den beiden, soweit du das beurteilen kannst? Ja, also es hat schon immer damit angefangen, dass meine Mutter halt immer meinen Vater vorgezogen hat, dass er irgendwie was für sie machen muss. Er ist schon immer einkaufen gegangen, sie. Ach so, sie bestimmt. Ja, ganz genau. Und er lässt es halt gerne mit sich machen, scheinbar. Er ist ein bisschen weich. Ja. Weichei. Ja, kann man so sagen. Und das langweilt sie und jetzt hat sie sich einen anderen Typ geholt. Streiten die? Ja, wahrscheinlich. Streiten die viel, wenn sie dann so in der Familie ist mit deinem Vater? Streitet sie? Also sie sagt meistens, was ihr nicht passt, und er sagt das zwar dann auch, aber dann ist dann auch wieder Feierabend, weil mehr passiert dann auch nicht. Mhm. Du wohnst noch mit in der Wohnung? Nein. Ich bin schon mit 18 bin ich schon. Achso, aber wohnst in der Nähe der Eltern? Mittlerweile wieder, ja. Ich habe einmal im anderen Bundesland gewohnt und bin dann erst wieder hergezogen. Mhm. Ist das jetzt so, dass du in einem Gewissenskonflikt stehst, wie du dich verhalten sollst, vor allen Dingen deinem Vater gegenüber? Ja. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Das wäre ich an deiner Stelle auch. Vor allen Dingen, wenn der Kontakt zum Vater dann auch noch gut ist und du den sehr magst, den Vater. Ja. So musst du ja ständig dieses mit ansehen und schweigender. Und deine Mutter ist die Schuldige in der ganzen Geschichte, ist ja klar. Ja. Sie hat dich sogar mit reingezogen, was ungeheuerlich ist, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie nicht irgendeine Freundin fragt. Unglaublich. Warum sagt man das seinem Kind? Ja. Das verstehe ich nicht. Unfassbar. Das ist unfassbar provokant, finde ich. Und sie geht ganz selbstverständlich davon aus, dass du schweigst? Ja, also es macht auf jeden Fall den Eindruck, weil sie dann auch damit geprahlt hat, dass sie bei ihm war und... Naja, also das möchte ich jetzt eigentlich nicht so im sagen, was sie da mir dann gesagt hat. Also dass es im Bett wahrscheinlich mit dem toll ist, oder? Ja, so in etwa. Mhm. Anna, ich würde deiner Mutter Folgendes sagen. Ich würde ihr sagen, dass ich das nicht mehr aushalte, in so einer Lüge zu leben. Und vor allen Dingen zwingt sie dich ja mit rein in dieses Lügengebäude. Und appelliere an sie, dass sie ihrem Mann, deinem Vater, klaren Wein einschenken soll, was los ist, dass sie einen Freund hat. Mhm. Sag ihr, wenn sie es nicht macht, machst du's. Ich finde das moralisch völlig legitim, so vorzugehen. Gib ihr nochmal eine Chance, dass sie es machen kann, aber nicht jetzt lange warten mehr. Das Ganze läuft schon ein Jahr, das muss jetzt innerhalb von ein paar Tagen über die Bühne gehen. Und wenn sie es nicht macht und wenn sie rumzickt, dann sagst du einfach Schluss aus, dann sag ich es, ich kann nicht mehr. Das sprengt natürlich dann euren Familienverbund, aber das ist dann völlig wurscht, finde ich. Der ist eh kaputt. Ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Ich finde es ungeheuerlich, was deine Mutter da macht. Also, deine Schwester, wie alt ist die? Meine Schwester ist 25. 25. Was sagt die denn dazu? Ja, also man muss das vielleicht dazu sagen, dass die Verbindung zwischen meiner Schwester und meinem Vater nie so eng war, wie ich mit ihr war. Genau, hast du ja gerade schon angedeutet, ja. Und sie hat halt einfach zu mir gesagt, dass wenn er so blind ist, dann soll er selbst rausfinden oder soll er gegen die Wand laufen oder muss er selbst merken. Und das ist dann ihre Meinung, die musst du nicht teilen. Ja. Ich finde, die solltest du auch nicht teilen. Ich finde es, ich sag's nochmal, wirklich eine Zumutung, dass deine Mutter das macht mit dir. Finde ich ganz schlimm, ganz schlimm. Setz ihr die Pistole auf die Brust und sag ihr das so. Ja. Wenn du es nicht sagst, ich gebe dir so und so viele Tage Zeit, dann sage ich es. Ja. Klare Ansage. Anna, mehr kann ich dir gar nicht sagen. Danke. Alles Gute, wünsche dir. Denk drüber nach. Ich meine, du musst es natürlich machen. Denk mal drüber nach. Das ist jetzt so meine äußere Meinung. Meine Meinung von außen jetzt. Ich kann es einfach nicht mehr. Also ich denke, dass es mit diesem Mann schon seit 3 Monaten oder so läuft. Mhm. Und ich habe einfach keine Lust mehr. Mhm, verstehe. Anna, dann wünsche ich viel Glück und alles Gute für dich. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220. Brigitte. 220 5050. Und Brigitte ist hier 62. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Domian. Hallo, Brigitte. Um was geht's? Ich rufe von dem gestrigen Thema, wollte ich nochmal mit dir sprechen. Thema Blut. Ich hatte vor 21 Jahren ein ganz einschneidendes Erlebnis diesbezüglich gehabt. Mhm, erzähl mal. Und zwar ist meine Mutter gestorben. Die lag 3,5 Monate im Bechmannsheil auf der Intensivstation, war an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Mhm. Ja, und dann wurde zwischendurch noch einmal von der Herz-Lungen-Maschine abgenommen, aber sie konnte nicht mehr alleine atmen und nichts. Dann haben sie noch operiert, einen Tag bevor sie gestorben ist, weil sie hatte einen Dekubitus, also durchgelegen war sie. Und ja, und die wollten ihr angeblich, damit sie Weihnachten nach Hause konnte, eine transportable Herz-Lungen-Maschine mitgeben. Ja, und dann war ich noch bei ihr gewesen. Dann wurde sie operiert, kam dann hoch aus dem OP. Ja, und dann habe ich gesagt, Mama, du bist wieder da. Und dann hat sie sich so, ich sollte mich runterbeugen, hat sie mir noch ein Küsschen gegeben und dann bin ich nach Hause gefahren. Ja, und morgens um 6 Uhr kriege ich dann den Anruf, dass meine Mutter verstorben ist. Ja, dann sind wir sofort zum Krankenhaus hingefahren. Ja, und dann war das so ein Schock für mich. Das ganze Bett, die hatten sie abgedeckt mit dem Bettlaken, war voller Blut. Und hinterm Bett war eine ganz große, wie so eine Art Reagenzglas in groß. Da war Blut drin. Und wie gesagt, die muss ich alles rausgerissen haben. Die künstliche Beatmung, sag ich jetzt mal. Und das sah aus wie ein Schlachtfeld. Hast du denn? Du kannst dir das nicht vorstellen, Domian. Ja. Hast du ihr Gesicht gesehen? Ja. Wie sah, überall war Blut. Überall in Blut. Den Augen, in den Ohren, in der Nase. Überall war Blut. Kann und so sein? Lassen die mich da rein, ja. Also das ist heute noch ein Horror für mich, wenn ich das daran denke, obwohl es jetzt schon 21 Jahre zurückliegt. Das glaube ich. Das war der letzte Eindruck von deiner Mutter. Ja. Und ja. Man lässt dich dann als Tochter zu. Ja, der mit meinem Vater zusammen. Mein Mann, der ging gar nicht mit rein. Ja, und da war so ein Pfeiler da in dem Zimmer. Da bin ich vor lauter Verzweiflung mit meinem Kopf vor dem Pfeiler da, habe ich gehauen. Und wie gesagt, das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen habe. Und das hat sich so eingebrannt jetzt auch, dieses Bild. Das ist fürchterlich. Das verstehe ich. Ich habe da auch Albträume noch von. Was ist denn da, hat dir denn irgendjemand erklärt, warum sie so verblutet da lag? Nee, wir waren so geschockt, dass wir dann auch hinterher ja wieder rausgegangen sind. Nach einer gewissen Zeit und dann zum Bestatter hin. Ja, und der Bestatter rief mich dann noch an und sagte, also der Sarg könnte auf gar keinen Fall aufbleiben, der müsste sofort zugemacht werden, weil meine Mutter ausbluten würde. Mein und das hab ich nie aus dem Kopf gekriegt, Domian, das kannst du mir glauben. Das glaube ich dir. Aber was bedeutet das? Wo kam das Blut überall raus? Ja, die haben ihr im Hals die hat den ersten Tubus durch den Mund durchgekriegt für die Beatmung. Und da war schon alles am Faulen. Und dann mussten sie so operieren. Und zwar am Hals haben sie ihren Schnitt gemacht. Und da musste sich das alles rausgerissen haben. Ja? Deine arme Mutter. Ja, ich komme da nicht von los. Sie hat ja vorher schon so lange gelitten und gelegen. Und dann so ein... Dreieinhalb Monate. Und dann so einen Tod zu haben. Ja. Das ist wirklich sehr schlimm und das ist hier ein unfassbarer Zustand, dass in einem Krankenhaus so etwas passiert ist, wirklich. Ja. Und das in so einem renommierten. Ja, ja. Also das kommt ja auch noch dazu, ne? Und ich sag ja, wie gesagt, ich komme da bis heute, obwohl es jetzt nächste Woche 21 Jahre her ist, dass meine Mutter verstorben ist mit 61 Jahren, ich komme da nicht drüber weg. Ich komme da einfach nicht drüber weg. Domian, das ist schrecklich. Das glaube ich. Ich glaube das wirklich. Auch. Ich glaube, es gibt sicher mal Phasen im Leben, wo das so ein bisschen in den Hintergrund rückt, ja, aber dann kommen genau. wieder die Bilder einem in den Kopf. Ja. Und vor allen Dingen denkt man ja auch, was hat sie noch mitbekommen, ne? Ja, eben. Welches eben. Leid hat sie noch ertragen müssen, welche Angst, welche Schmerzen und all das. Ja, ach, das ist schrecklich. Ja. Menschen so leiden zu sehen und wenn das dann noch die eigene Mutter ist. Und dann sagt der Bestatter das auch noch. Ja, der Sarg wurde sofort zugemacht. Sofort. Ich konnte gar keinen Abschied mehr nehmen. Ich war in dem Moment, wo ich da in dem Zimmer drin war, sowas von geschockt. Ich habe mich nicht nah an ihr Bett getraut. Und nochmal gefragt, es gab keine Erklärung von einem Arzt, einer Krankenschwester, irgendwas, nichts. Gar nichts. Nicht. Gar nichts. Null. Und lag sie alleine in diesem Zimmer? Ja, oder? Alleine. Alleine in einem Einzelzimmer. Das ist Und die müssen wohl auch schon gewusst haben, dass meine Mutter stirbt. 2 Tage bevor sie nämlich operiert worden ist, da haben sie ihr noch einen Fernsehapparat reingeschoben in das Zimmer. Und vorher hat sie zu dritt gelegen auf der Intensivstation. Und dann haben sie auf einmal auf dem Einzelzimmer verlegt. Hinterher, da überlegt man. In dem Moment habe ich das gar nicht können. Brigitte, das tut mir sehr, sehr leid. Und es ist mir klar, dass dir das natürlich sofort bei dem Thema Blut eingefallen ist, dieses schlimme Bild. Und glaub mir mal, Domian, das war so ein massiver Einschnitt in meinem Leben, da bin ich heute noch nicht mit fertig. Weißt also was? Wirklich nicht. Weißt du was? Mein Psychologe, der Peter, ruft dich jetzt nochmal an. Vielleicht kann er dir noch einen Tipp geben, wie du das ein bisschen besser verarbeiten kannst. Ja, Domian. Machen wir gerne. Okay. Dann legst du auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Ist gut, Domian. Alles Liebe, alles Gute, Brigitte. Ja. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Daniel, 19. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi, Daniel. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich leide an Schizophrenie, seit ich 12 Jahre alt bin. Ist auch bekannt als Psychose. Mhm. Und ja, ich bin schon immer in Therapie gewesen, seit ich 14 war. Mhm. Das war aber nur eine Gesprächstherapie, weil ich auffällig wurde. Ich war in der Schule immer ziemlich aufgedreht und habe immer Streitereien angefangen, mich oft geprügelt. Wie hat, wenn du dich zurückerinnerst, damals so mit 12, 13, wie hat sich diese Psychose bei dir bemerkbar gemacht? Es hat angefangen, dass ich ziemlich gewalttätig wurde, meinen Mitschülern gegenüber. Mhm. Und dann haben auch kurz danach angefangen, Stimmen zu mir zu reden. Reden heute auch noch Stimmen zu dir? Ja, es ist ziemlich stark geworden, dass es so ist. Was sagen die Stimmen zu dir? Die sagen zum Beispiel, dass ich Befehle ausführen soll, dass ich teilweise auch andere Menschen verletzen soll. Und mehr als verletzen auch, dass ich die umbringen soll, weil sie mir zum Beispiel blöd gekommen sind oder... Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst Stimmen. Sagen das mehrere Stimmen dasselbe gleichzeitig? Oder wie kann ich mir das denken? Also ich nehme die Stimme so wahr, dass... Also das wird wirklich jemand zu mir sprechen. Eine Person? Also es sind manchmal auch mehrere. Mhm. Meistens dann... abends, wenn ich müde werde. Mhm. Aber es ist meistens dann ein oder maximal zwei Stimmen, die das dann zu mir sagen. Sind das Männerstimmen, Frauenstimmen? Total unterschiedlich. Also es sind auch immer verschiedene Stimmen. Und die hörst du dann so mit deinem inneren Ohr quasi? Genau, ja. Mhm. Dir ist klar, dass diese Stimmen nicht im Raum sind? Nicht immer. Also in dir drin? Nicht immer. Manchmal denke ich dann auch, dass wirklich dann jemand hinter mir steht oder so. Mhm. Siehst du denn auch irgendwas, wenn manchmal hast du irgendwelche Vorstellungen, dass du irgendwas siehst im Raum, was andere nicht sehen? Es kommt meistens, wenn nachts vor, dass ich dann gerade irgendwie, wenn sich irgendwo was spiegelt in einem Fenster oder so, dass ich dann was sehe, aber es ist nicht so, dass ich jetzt direkt jemanden sehe. Also es kommt mir zumindest nicht so vor. Aber dir ist das jetzt klar, dass das ein Teil deiner Erkrankung ist, dass du diese Stimmen hörst? Ist dir das klar? Naja, also klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber ich denke mir oft, dass es nur meine Fantasie ist, die halt durchdreht. Na gut. Okay, dass die durchdreht, ist ja ein Teil der Erkrankung, aber dass es deine Fantasie dann ist, dass es alles in dir stattfindet und dass es nicht irgendwelche Stimmen aus dem Jenseits oder woher auch immer sind. Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr, mit 14 oder mit 15 dachte ich, dass eine höhere Macht zu mir spricht. Also ich bin noch nicht gläubig oder so, sondern... Was hast du damals gedacht? Wer spricht da? Eine höhere Macht. Eine höhere Macht. Mhm. Aber das ist heute nicht mehr so. Nee, also gerade auch durch die Therapie, die ich gemacht habe schon. Jetzt wundert mich, Daniel, du hast Therapie gemacht, du warst in psychiatrischer Behandlung. Bist du auch noch im Moment in psychiatrischer Behandlung? Nee, im Moment nicht. Also ich habe mich dagegen gewehrt und will das auch nicht mehr. Nimmst du denn Medikamente noch ein? Nein, nicht mehr. Aber das ist wahrscheinlich der große Fehler. Warum möchtest du keine Behandlung mehr? Weil ich nicht manipuliert werden will. Mir ist schon bewusst, dass ich nicht gesund bin, aber ich Aber der Arzt will dich doch nicht manipulieren, sondern der will dir doch helfen, dass du einigermaßen gesund wirst oder damit leben kannst zumindest. Ja, schon, aber ich sag mal so, es fällt mir teilweise an manchen Tagen nicht schwer, über die Erkrankung hinauszusehen. Also, dass ich das überspiele, sag ich mal. Es ist auch nicht so, dass ich... Aber es ist schon bedrückend für dich, dass du diese Erkrankung hast. Also du lebst damit ja kein glückliches Leben. Ja, es ist ja eigentlich schon fast immer so. Und ich kann mir aber auch absolut nicht vorstellen, dass diese Stimmen nicht da sind. Ich wünsche mir auch nicht, dass sie nicht da sind, weil sie einfach zu mir gehören. Ach so, du hast gar keine Sehnsucht danach, dass die wegkommen. Manchmal schon, aber... Wie war denn das, als du in der Behandlung warst? Waren die Stimmen da weg? Ja, teilweise. Also es waren immer Stimmen da, aber die wurden dann teilweise beeinflusst, dann wie gesagt, durch Medikamente. Mhm. Also sie waren weniger da, kann man sich das so vorstellen? Genau, ja, und auch teilweise leiser oder so, dass ich sie... War das denn ein bisschen eine Erleichterung für dich, als die weniger da waren? Nee, ich war eher gestresst und konnte damit mit dieser Situation nicht umgehen, dass halt was anderes ist. Was machst denn du? Du bist 19 Jahre alt. Kannst du arbeiten oder bist du in der Schule noch oder was machst du? Ich bin bei der Bundeswehr. Mhm. Und Und das geht mit der Erkrankung? Nicht mehr. Also ich werde jetzt bald entlassen, weil ich erst seit einem halben Jahr über die Erkrankung spreche. Ach so. Die Bundeswehr hat dich genommen, als die wussten gar nicht, was los ist mit dir. Nee, die wussten nur, dass ich eine Therapie gemacht habe, weil ich halt verhaltensauffällig wurde. Ah ja. Und jetzt hast du es denen von dir aus gesagt oder wie ist das rausgekommen? Ja, ich habe mich immer mehr zurückgezogen und irgendwann war halt der Druck so stark, dass ich dann, ist eigentlich ungewollt den Leuten da erzählt habe, also den Ärzten. Ja, und dann geht das natürlich nicht mehr da zu sein, das ist mir schon klar. Mich macht erstaunt so sehr, dass du sagst, ich will fast die Stimmen haben. Ich will sie gar nicht loshaben. Wenn ich mir als Nicht-Kranker mir das vorstelle, ich habe immer irgendwie Stimmen. Hast du die eigentlich immer? Hörst du die permanent oder schweigen die auch mal? Nee, die sind schon eigentlich immer da und auch jetzt im Moment, während wir reden? Ja. Was sagen die denn? Ich will es ehrlich gesagt nicht sagen. Du möchtest es nicht sagen? Nee. Wollen die Stimmen nicht, dass du hier anrufst? Nee, die Stimmen... Also im Moment ist es nicht so, dass sie meine Situation beeinflussen. Die reden einfach nur wild daher. Also, und, verstehe. Ja. Also mich wundert das so sehr, dass das nicht eine Sehnsucht ist für dich, Stille zu haben irgendwann, nichts mehr zu hören. Das muss doch eine große Sehnsucht sein. Naja, ich sag es nur so, also ich spiele gerade eigentlich eine Rolle. Ich spiele halt den Daniel, der sozusagen auch in verschiedene Rollen schlüpft. Dass ich, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt alleine bin, dann laufe ich wild hin und her, bin ziemlich nervös. Aber wenn ich jetzt unter Menschen bin, ist es auch so, dass ich ganz locker bin, lässig, so wie halt jeder andere. Ja, lebst du, also wenn du zu Hause bist, noch bei deinen Eltern oder hast du eine eigene Wohnung? Nee, ich wohne bei Pflegeeltern. Also schon immer, seit 5 Monate alt jetzt, bin. Jetzt hast du ja bei mir angerufen. Mhm. Mit welchem Grund eigentlich? Ja, ich wollte einfach irgendjemandem mal erzählen und ich finde diese Telefonseelsorgen und so, das ist einfach Schwachsinn, sage ich mal. Ich habe da mal angerufen, hab mit denen geredet und ich weiß nicht, ich will auch offener über meine Erkrankung reden. Du wolltest einfach drüber sprechen. Ja. Ich finde das ja auch toll, dass du anrufst und das uns auch mal so erzählst, weil das kann man sich ja gar nicht so sonst vorstellen, wie man sich fühlt. Und du hast das ja jetzt gut erklärt. Aber ich mache mir insofern ein bisschen Sorgen um dich, Daniel, wenn du, weil das ist ja schon eine schwere seelische Erkrankung, du bist erst 19 Jahre alt, wenn das jetzt einfach so weiterläuft, ohne gute ärztliche Begleitung, dass es vielleicht noch schlimmer wird und dass du noch mehr leidest. Deswegen würde ich es schon für sehr klug halten, wenn du nochmal in eine psychiatrische Behandlung gehen würdest. Naja, das schließe ich ehrlich gesagt aus. Ich habe auch nicht irgendwie einen klaren Blick in die Zukunft, also... Du hast keinen klaren Blick in die Zukunft. Nein, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit 20 noch lebe. Ich konnte mir noch nie wirklich vorstellen, dass ich... Du kannst dir nicht vorstellen, dass du mit 20 noch lebst? Nein, ich habe... Du bist 19? Ja. Mensch, das macht mir Angst, wenn du das sagst. Ich will, dass du noch viele Jahrzehnte lebst. Ja, Du bist ein netter Kerl. Und irgendwann sollen nicht die Stimmen die absolute Macht über dich haben, sondern du sollst die Macht über die Stimmen haben. Ja, das sagt sich so einfach. Ja, ich weiß, das sagt sich einfach. Aber wenn man gar nichts macht, wenn du alles so laufen lässt wie jetzt, dann hast du eigentlich verloren. Ja, das stimmt schon. Ich habe hier im Hintergrund, das weißt du wahrscheinlich auch, immer einen Psychologen sitzen. Hab keine Sorge, ich will dich jetzt nicht hier mit einem Psychologen pflastern, aber trotzdem, das ist ein sehr erfahrener, netter Typ, der wirklich sehr viel Erfahrung hat. Ich möchte so gerne, dass du mit dem nochmal ein bisschen redest. Würdest du es machen? Ehrlich gesagt, ziemlich ungern. Ach, Daniel. Ich mache mir so Sorgen. Ich möchte, dass du noch einmal dir eine Chance gibst, indem du in eine Therapie, welcher Art auch immer, gehst. Ja, schon, aber ich muss sagen, ich genieße mein Leben auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, aber dann solltest du es doch auch noch länger genießen. Wenn du aber so nichts machst, besteht die Gefahr, wie du es gerade selbst gesagt hast, dass du untergehst. Ja, aber... Was macht dir denn Spaß am Leben? Was ist schön? Worauf freust du dich so richtig? Kann ich so genau gar nicht sagen. Hast du Freunde? Kann man nicht Freunde nennen. Nee, Freundin auch nicht? Doch, aber ich halte nichts von ihr. Du hältst nichts von ihr? Ich bin auch noch nie verliebt gewesen oder so. Also gefühlsmäßig bin ich sowieso total kalt. Also. Glaube ich gar nicht. Tief in dir bist du es überhaupt nicht. Du wirkst so nett, sag ich dir nochmal. Du bist kein kalter Mensch, das ist alles... Ja, schon. Also, sie denken jetzt vielleicht, dass ich nett bin, aber wenn ich dann, sagen wir zum Beispiel, wenn ich in Frankfurt durch die Straßen laufe oder so, ich bin halt ein komplett anderer Mensch. Ja, ich weiß, ich hab das schon kapiert. Daniel, ich möchte hier auch niemanden bedrängen, mit meinem Psychologen zu sprechen. Ich biete es dir wirklich nur an. Wenn du jetzt klar sagst, nein, dann akzeptiere ich das auch. Also möchtest du mit ihm sprechen, ja oder nein? Ja, ich würde es tun. So ein bisschen mir zuliebe, das ist ja nett von dir. Okay. Daniel, machen wir das mal so. Dann leg du bitte auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Okay. Und denk mal ein bisschen so drüber nach, was ich so gesagt habe. Du gehst unter, wenn du nichts tust. Das ist der Satz. Okay, danke schön. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss, schön, dass du angerufen hast. Daniel, tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter um 1.48 Uhr mit der 48-jährigen Andrea. Guten Morgen, Andrea. Hallo? Andrea, hörst du mich? Ich glaube, ich höre dich aber nicht. Sag mal irgendwas. Bin da. Du bist da! Jetzt höre ich dich. Andrea, 48. Schön, dass du da bist, Andrea. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, dass mein Mann aus dem Leben gerissen worden ist. Dein Mann ist aus dem Leben gerissen, das heißt, er ist verstorben? Ja. Ja, wann ist er verstorben, Andrea? Am 27.10. In diesem Jahr. Ja. Vor knapp zweieinhalb Wochen. Ja. An was ist er verstorben? Krebs. Hat er lange gelegen und lange gelitten? Ja, ich sag mal, seit der Diagnose 7 Monate. 7 Monate. Hat er nur gelitten. Und ich sag mal, keine schmerzfreie Zeit gehabt. Was für einen Krebs also, hatte er? Magenkrebs. Ja. Und der hat gestreut auf Knochenmark. Wie alt ist dein Mann geworden? Und er ist am 20.10.47 geworden. Habt ihr Kinder? Wir waren gerade mal ein Jahr verheiratet. Ach so. Also ich in zweiter Ehe. Ein Jahr verheiratet, ja. Und wie lange kanntet ihr euch schon? 5 Jahre. 12 Jahre? 5. 5 Jahre. Ich frage so ein bisschen nach, weil die Leitung nicht so ganz gut ist. Hast du wir waren eigentlich eine glückliche Patchwork-Familie. War ihm klar, dass er so in der Endphase, war ihm klar, dass er sterben wird müssen? Er hat mir gesagt, dass er eine Feuerbestattung möchte. Also wurde über so etwas schon gesprochen? Ja, natürlich, aber er hat auch immer gesagt, den Rest machst du schon. Hat er Angst vor dem Gehen? Ja. Er hat bis zuletzt gesagt, ich kämpfe weiter. Ist er dann zu Hause gestorben? Nein. Er hat überhaupt gar keine Blutbildung mehr gehabt. Und er braucht ja jeden Tag Bluttransfusionen und Thrombozytentransfusionen. Deshalb musst du im Krankenhaus sein. Ja, genau. Warst du denn bei ihm, als er dann verstorben ist? Ich war die letzten 5 Tage und Nächte bei ihm. Wie war sein Sterben? Wie ist er dann gestorben? Erschrecklich. Er war schrecklich. Der Arzt kam Freitagabend zu mir und sagte, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht ab Montag auf die Palliativstation bringen sollten oder überweisen sollten, weil alles andere, was wir jetzt machen, wir Leiden verlängern und das Leben verlängern. Habt ihr das denn gemacht? Bitte? Habt ihr das dann gemacht? Ne, dazu kamen wir ja nicht mehr. Ach so. Dann habe ich Verwandte angerufen, die mir so ein bisschen beistehen sollten. Und dann ging es richtig schnell. War er denn noch bei Bewusstsein in den letzten... Nein, er hat wahrscheinlich Metastasen in die... er hat Hirnbluten gehabt. Das haben die einfach vorher auch schon festgestellt. Das heißt, es kann sein, dass er von all dem Leid gar nichts mehr mitbekommen hat. Was vielleicht für dich, was für dich leidvoll aussah, wenn man natürlich daneben, wenn man daneben sitzt und sieht, wie der Körper stirbt. Aber kann es sein, es kann sehr gut sein, dass er gar nichts mehr gemerkt hat. Und das ist ja tröstlich auch. Er hat mir auch gesagt, er sieht, die letzten 2 Tage war immer so, dass er Menschen im Raum gesehen hat, ne, die gar nicht da waren, als wenn sein Leben so als Film abläuft. Das war so grausam für mich. Als er dann verstorben war, bist du dann noch bei ihm geblieben? In dem Raum? Ja, natürlich. Ich war... Also ich habe den Tod festgestellt um 12:25 Uhr. Dann habe ich die Krankenschwester gerufen. Bis der Arzt dann kam, war 12:37 Uhr. Und das ist auch das, ich sag mal, aktuelle Todes- oder die Todesminute von ihm. Da musste er noch 4 Stunden im Raum liegen und anderer Arzt musste dann nochmal das nochmal feststellen. Genau. Und in diesen 4 Stunden warst du dann noch bei ihm? Ich ja auch noch länger. Warst du da alleine bei ihm oder kamen auch noch andere Leute? In der Nacht war die Mutter von ihm noch bei ihm. Aber ich sag mal, in der eigenen Zeit, als er verstorben ist, war ich alleine mit ihm. Jetzt ist etwas wirklich sehr, sehr Grauenhaftes passiert. Etwas, was gar nicht mehr zu steigern ist, wahrscheinlich ein Schmerz. Das ist gerade ganz frisch, 27.10., sagst du. Das tut mir so leid, dass das passiert ist. Und es tut mir so leid für dich und natürlich auch für deinen Partner. Und das ist jetzt eine ganz schlimme Zeit, wo man... Ja, alle Leute sagen immer, die Zeit hat alle Wunden und ja, es wird schon weitergehen, aber ich weiß nicht wie. Das verstehe ich. In diesem Moment will man auch nicht so einen Satz hören, die Zeit heilt alle Wunden. Das war alles Quatsch. Du darfst es den Leuten nicht übel nehmen. Die wissen, sind manchmal auch unsicher und wollen nur was Gutes sagen und sagen dann sowas. Es ist jetzt schlimm und es ist jetzt ganz schmerzhaft und ganz, ganz traurig. Dann, das ist einfach so. Weinst du viel? Ja, natürlich. Wer ist denn dein... Ja, am Montag mit die... Urnenbeisetzung sein und der Kraut zwischen vor. Das kann ich nicht vergessen. Ich war gestern noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ziehe ich den Hut vor dem Bestatter. Jederzeit, wenn ich da hinkommen möchte, machen die so einen, die haben so einen Trauerraum. Und dann kann man sich da bei der Urne hinsetzen. Und das hast du gemacht schon? Ja, natürlich. Wenn du dann bei der Urne sitzt und du bist alleine in diesem Raum, sprichst du dann so auch mit deinem Mann? Natürlich. Das ist alles richtig, was du machst. Das bedeutet Abschied nehmen. Ja, aber ich kann das gut verstehen. Ich mag keinen Abschied nehmen. Und ich habe Angst vor Montag. Das hätte ich auch. Und das hätte ich auch an deiner Stelle. Du magst keinen Abschied nehmen? Ich war 17 Jahre in erster Ehe verheiratet. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich war nicht einen Tag so glücklich wie in den letzten knapp 5 Jahren mit ihm. Ich will dir mal was Obwohl sagen. Obwohl ich mit meinem Ex-Mann 2 Kinder habe. Andrea, ich möchte dir mal was sagen. Das ist ein toller Satz, den du gerade gesagt hast. Und wenn man 5 Jahre glücklich mit jemandem war, ist das so ein Geschenk. Von wem auch immer. Das kann dich nicht darüber hinwegtrösten, dass er jetzt nicht mehr da ist. Das verstehe ich schon. Aber es ist ein Trost, dass du ihn hattest und freue dich, dass du ihn hattest. Dass er da war. Dass ihr so gute Zeiten miteinander verlebt habt. Das ist schon ein Trost. Sie haben letztes Jahr noch so eine große Hochzeit gefeiert. Standesamtlich, kirchlich. Das war wirklich so ein großes Ding und ich sag mal, unsere Familie drumherum, das war... Hat er dir eigentlich noch irgendwas mit auf den Weg gegeben? Hat er noch was gesagt zu dir zum Schluss? Dass er mich immer lieben wird. Das was? Dass er mich immer lieben wird. Andrea, dass du jetzt so traurig bist, ist das Normalste von der Welt. Und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber irgendwann musst du versuchen, einen anderen Blick zu finden, weil der Mann, der dich so geliebt hat, der will nicht dauerhaft, dass du ins Unglück stürzt. Jetzt darfst du unglücklich sein, das ist völlig okay. Jetzt ist meine Sendung rum. Das heißt, jetzt ist die traurige Situation, dass ich mich von dir verabschieden muss. Aber wir werden dich jetzt gleich aus dem Hintergrund nochmal anrufen. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Kraft und Zuversicht und alles Gute. Ja, danke. Du legst auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Okay, Andrea. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Christoph Gellert und morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe auch pünktlich, vielleicht ein bisschen später. Nehmt es uns nicht übel. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.